Aufgabe 2.4a. Frau Brett erklärt Herrn Becker das Tagesprogramm für seinen Besuch bei der Firma Norco. So, Herr Becker, hier ist das Tagesprogramm für Ihren Besuch bei uns. Zuerst sehen Sie einen kurzen Videofilm über unsere Firma. Und dann um 11 Uhr findet eine Betriebsbesichtigung statt. Mit Ihnen? Ja, und auch mit Herrn Könemann, dem Werksleiter. Um 12.30 Uhr essen wir dann zu Mittag. Hier in der Firma? Nein, in einem kleinen Lokal hier in der Nähe. Nach dem Essen haben Sie ein Gespräch mit unserem technischen Leiter, Herrn Doll. Er erklärt Ihnen alle technischen Aspekte unserer Produkte. Gut. Und um 15.30 Uhr nehmen Sie an einer Sitzung unserer Marketinggruppe teil. Da lerne ich die Marketingstrategie besser kennen. Ja, genau. Und zum Schluss gibt es Abendessen mit Herrn Olsson und mir. Wo essen wir denn? In einem netten Restaurant in der Innenstadt. Ist Ihnen das recht? Ja, danke. Alles wunderbar.